Vielen Dank, Sehel. Ja. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen und werden, ich hoffe, ihr könnt noch durchhalten, wir werden jetzt noch eine Präsentation haben, die kurz sein wird und dann können wir auch sehr schnell in die Diskussion einsteigen. Ich bin Gülşen Aktaş, ich leite seit 2006 Huzur Senioren Freizeitstätte bzw. Nachbarschaftstreffpunkt in Nordschöneberg, Bülow-Ecke Froben. Warum ich die Straße sage? Weil der Standort ist für uns selbst wichtig. Und hier ist es, seht ihr meine Familie. Ich bin Tochter einer Gastarbeiterin. Und der Name Huzur kommt vom Arabischen, heißt Frieden und Ruhe. Ich habe den Namen nicht gewählt. Im Türkischen ist Synonym für Einrichtungen für alte Leute. Und wir uns besuchen über, also Menschen, hauptsächlich Deutsche und aus 30 verschiedenen Ländern oder Herkunftsländern, also der Migranten. Und wir haben, also es ist sehr interessant, also ich habe mit den Alten zu tun, ab 50, und ich möchte nur Ihnen sagen, bitte stoppen Sie Ihr Altwerden. Möglichst. Und die erste Generation, das war sehr interessant, es war erstmal für die erste Generation der Migranten gerichtet und interessant war, dass sehr viele Frauen, auch in Deutschland, zeigen auch Statistiken, dass wir Frauen neigen, eher Medikamente zu nehmen, Sucht bei Frauen durch Medikamente verursacht wird, Suchtproblem bei den Männern ist Alkohol. Aber durch die traditionelle ganze, also durch Migration stirbt auch die traditionelle Heilungswissen der Frauen. Durch die Entfremdung aus der eigenen Land oder auch Familie. Und es ist für uns, also für mich ist sehr wichtig, dass die Menschen oder auch vor allem Frauen über herkömmliche oder traditionelle Alternativmethoden zu informieren, Referenten einzuladen, statt Schulmedizin. Also jeder hat also halbe Taschen, Tüte, Medikamente. Gut, ich als innovativ in unserem Projekt finde, wir haben Schwimmkurse für Senioren angeboten. Viele Frauen aus der Türkei haben Häuser am Meer, aber können nicht schwimmen. Und es war so interessant, dass wir auch Glück gehabt, dass wir auch feministische, also ich sag mal alte deutsche Feministen kennengelernt, die fast 40 Frauen unsere Besuchern Schwimmen beigebracht haben, sogar sie haben sehr fertigen Zertifikate bekommen. Also was sehr zusätzlich kommt, dass auch alt werden in der Fremde, was ist denn Fremde? Deutschland ist immer Ausland oder die Türkei, also unsere Herkunftsländer, also auch sich auf den Tod zu vorbereiten, weil sehr viel, also durch die Entfremdung haben die immer, also Menschen, die migrieren, haben, also die erste Generation hat immer die Vorschlag, irgendwann gehe ich zurück, ich muss, darf begraben werden in der Heimat, aber das mit der Zeit verschiebt sich das und wir kennen inzwischen sehr viele Leute, die in Deutschland endlich begraben werden. Und das ist auch ein, ich finde es sehr interessant. Und was uns, also durch unseren Standort, wir haben Probenecke Bülowstraße, da arbeiten Sexarbeiterinnen und auch Sexarbeiter, Transsexuelle abends. Und dadurch haben wir auch, Nordschöneberg ist auch im geschichtlich sehr von der homosexuellen Bewegung geprägt. Immer, es gibt sehr viele Einrichtungen, Clubs und also deshalb haben wir auch intensive Kontakt. Also inzwischen haben wir in unserer homosexuellen Literatur eine Gruppe, die also Literaturgruppen und Sportgruppen, Tai Chi Gruppen und spanische Gruppe, polnische Gruppe und wie gesagt, es gibt ein sehr reger Austausch. Was sehr interessant ist, weil wir, also, obwohl wir das erste interkulturelle Seniorenfreizeitstätte sind, sind wir immer noch als Projekt. Wir sind nicht fest finanziert und alle paar Jahre müssen wir wieder Anträge stellen. Und wenn wir Geld bekommen, dann können wir auch, wie Sie hier sehen, also Besuch, auch uns mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, wie Genozid an jüdischen Bevölkerung. Und auch, wir haben auch Kammergericht in der Nähe, wo der Widerstandsgruppe Stauffenberg in dem Saal, hier in diesem Gebäude, der Freisei sein Todesurteil gegeben hat. Also ist es auch sehr wichtig, zu Fuß den Umfeld oder auch die Geschichte zu erkundigen. Und ja, also wenn Sie mehr Interesse haben, können Sie im Internet gucken. Das war's dann. Was soll ich denn noch erzählen? Ich habe was sehr Wichtiges vergessen. Warum? Also uns besuchen hauptsächlich Frauen, verwitwete Frauen. Und die haben extra sich, also ich bin sowieso frauenbewegte Frau, aber glauben Sie mir, die haben das Leben der Männern zu Hölle gemacht. Wenn irgendein Mann gekommen ist und haben die gesagt, was suchst du unter uns? Und da die Frauen älter werden und als ihre Männer und es ist nach dem Tod der Frauen, findet ein sehr, sehr starker Emanzipationsprozess der alten Witwen. Und für sie, während Männer Freizeitstädte, also als Freizeitcafés gehen oder Cafés, und für Frauen ist das unmöglich, sich in der Öffentlichkeit sich zu bewegen und also auch unter sich zu sein, finde ich deshalb sehr, sehr wichtig. Und inzwischen habe ich gelesen, Frauen werden 20 Jahre älter als Männer. Ist gut so. Vielen Dank. Vielen Dank, Gülşen, vielen Dank, Seher, vielen Dank, Kognam, für eure Präsentation und dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie, nicht nur wie vielfältig, aber mit was für einer Kraft ihr aus verschiedenen Generationen heraus euch selbst organisiert habt, mit wie viel Kraft ihr Widerstand organisiert habt und auch Räume organisiert habt, die Menschen und vor allem Frauen zueinander bringen, so wie dieser Raum hier, und die Menschen, die von Migration, die in der Migration leben, den Möglichkeit geben, im menschlichen Austausch und Kontakt miteinander zu kommen, um eben so etwas wie eine Bewegung zu begründen, die uns alle zu mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit und Autonomie führen kann. Und bei der Fülle von den verschiedenen Themen, die ihr alle habt und die auch die ganzen Frauen, die hierher kommen, mit sich bringen, verschiedene Kriegskontexte, verschiedene Arbeitsmigrationskontexte, Migration aus dem globalen Süden, Migration aus Europa, Migration mit so vielen verschiedenen Aspekten, ist es manchmal schwer zu sehen, okay, wo stehen wir jetzt gerade und wo wollen wir uns hinbewegen? Und ja, ich frage euch, weil ihr sehr viel Erfahrung habt in der Selbstorganisation von Bewegungen und von sozialen Räumen, wie ihr in eurer Arbeit Differenzen innerhalb der Frauenbewegung jetzt nicht nur gegenüber der deutschen Gesellschaft, sondern auch untereinander, wie ihr es geschafft habt, diese Differenzen, diese Unterschiede zu überbrücken und was ihr dafür gebraucht habt, um gemeinsam in Aktionen erfolgreich zu sein, wer eure Verbündeten waren und ja, wie wir hier auch eine gemeinsame Sprache finden können. An euch alle. Soll ich anfangen? Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir in den 40 Jahren außer Solidaritätsarbeit mit verschiedenen Frauengruppen, das waren außer dieser Südströmung mehr deutsche Frauen, Gewerkschaften, ganz am Anfang waren auch die kirchlichen Einrichtungen, weil auch viele Krankenschwestern auch aus kirchlichen Einrichtungen vermittelt wurden, so gearbeitet. Und wir haben uns eigentlich auf uns selber konzentriert, weil wir noch viel lernen wollten in der Gruppe. Und deswegen haben wir uns anfangs auf uns konzentriert und dann mit anderen Gruppen. Und dann mit japanischer Frauengruppe, das war dann für uns auch dann Öffnung. Und dann haben wir mit Deutsch unsere Seminare gestaltet. Zuvor war nur Koreanisch. Mit Deutsch haben wir dann andere Nationalitäten auch einladen können. Und auch übrigens diese Erfahrung mit Japanerinnen, das war die deutsche Sprache sehr wichtig, dass wir nicht in koreanische Sprache sprachen dort und dass Japanerinnen nicht in japanische Sprachen, sondern wir hatten deutsche Sprache. Deutsche Sprache an sich ist ja neutral und da konnten wir, das waren wir ja sehr emotional. Die Emotionalität konnte durch diese etwas neutralisiert durch deutsche Sprache. So konnten wir dann trotz dieser tiefen Emotionalität etwas sachlich auch dann begegnen. Und sonst sind wir jetzt mit in Tamikra als Mitgliederorganisation, denke ich, dass wir mit 70 anderen Organisationen verbunden, wir dann auch über Tamikra mit Tamikra gemeinsam in bundesweit jetzt vernetzen können. Und unsere Stimme ist auch laut und hörbar und auch sichtbar. Ben şunu söyleyebilirim. Aslında Sosyalist Kadınlar Birliği Avrupa'da... Ich kann nur das sagen, dass... hört ihr mich? Hört ihr mich? Okay. Als sozialistische Frauen sind wir in Kommissionen organisiert. Haben wir verschiedene Konferenzen organisiert. Aber wir bemühen uns immer noch sehr mit weißen deutschen Frauen und Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte gemeinsam Veranstaltungen zu organisieren. Und in dem Bereich haben wir zum Beispiel an der Weltfrauenkonferenz letztes Jahr teilgenommen. In Europa irgendwo. Also wir haben halt verschiedene Ableger der Sozialistischen Frauenföderation in England, Frankreich, Holland sind es halt die Länder, wo wir uns als sozialistische Frauen organisieren. Aber in diesen Ländern versuchen wir sowohl mit weißen Frauen als auch mit nicht weißen Frauen zusammenzukommen. Als ich meine ersten Jahre in Deutschland gekommen bin, habe ich mit der türkischen Frauenbewegung, mit der iranischen Frauen zusammengearbeitet, aber es hat nicht so lange angehalten. Was mir aufgefallen ist, als wir mit Courage zusammengearbeitet haben, Courage, als der Irakkrieg war zum Beispiel, damals war das so um den 8. März herum, hatten wir uns überlegt mit Courage zusammen, wie können wir uns gegen diesen Krieg organisieren. Es hat 2 Stunden lang im Courage haben wir darüber gesprochen, ob wir das Wort internationalistisch benutzen können. Also ich habe ja gesagt, wenn man von außen auf hierher schaut, denkt man, es ist ein demokratischer Staat und so weiter und so fort. Aber leider hatten wir in dem Bereich zum Irakkrieg keine einheitliche Meinung und haben verschiedene Banner gehalten auf der Demo. Also es gibt natürlich immer zwischen den Nationen Probleme, aber die sich auch in die Selbstorganisierung einbringen. Wir sagen zum Beispiel nicht, dass wir als Migrantinnen nur die Probleme unserer eigenen Länder behandeln, sondern auch mit den Frauen hier vor Ort uns verknüpfen wollen, unsere Themen verknüpfen wollen. Wie ich gesagt habe, die kurdische Frauen, mit den kurdischen Frauen arbeiten wir zusammen, mit International Women's Space, mit Courage. Ich bin auch beim HDK in Berlin dabei. Aber wie ich sage, wir sind alle Frauen, die hierher gekommen sind. Aber unsere große Gemeinsamkeit ist natürlich, dass wir uns bei den Problemen, die wir als Frauen erfahren, verbinden und möchte mit meinem Input, mit einem Aufruf für den 25.11. für die Demo beenden. Wir werden demnächst unseren Aufruf rumschicken und schwerpunktsmäßig Gewalt an Frauen und Genozid an Frauen thematisieren. Und ihr könnt diesen Aufruf auch unterschreiben. 25. November, 14 Uhr, Hermannplatz, Demonstration. Ihr könnt einfach teilnehmen oder auch unterschreiben den Aufruf. Also wir rufen natürlich auch Frauensternchen auf die Demo auf. Also alle LGBTIQ-Personen sollen auch mit euren eigenen Forderungen und Bannern und allem an unserer Demo teilnehmen und ich wünsche euch viel Erfolg. Frauen leben Freiheit. Die Frage, wie wir unsere Unterschiede auch miteinander verhandeln können oder aushandeln können, geht natürlich auch an dich, Gülşen. Gülşen? Und zwar danke ich sehr für den Aufruf und die Aktionen, die wir weiterführen müssen. Aber mich hat auch interessiert, was du auch sehr in einem Gespräch vorher gesagt hast, wie können wir, oder was auch gestern aufgekommen ist, wie können wir aufhören, unser Leid gegenseitig zu bewerten oder in Konkurrenz miteinander zu bringen, weil diese Konkurrenz miteinander das ist, was uns ja hier hergebracht hat oder dieser Kampf gegen Armut, gegen Unterdrückung durch Kapitalismus ist ja das, was uns hierher gebracht hat. Wie können wir uns davor bewahren, geteilt zu werden und dadurch beherrscht zu werden von Männern oder von einer Gesellschaft, die uns nur verwerten will, so wie die Krankenschwestern damals oder die Gastarbeiterinnen oder eben auch Geflüchtete jetzt verwerten will. Also wie können wir das in deiner Erfahrung? Ich denke, erstmal ist sehr, sehr wichtig, auch mit eigenen Rassismen und Vorurteilsstrukturen sich auseinanderzusetzen. Ich habe als Kurdin in der Türkei als geborene Widerstandlerin, also so die Geschichte aus Dersim. Und man kommt hierher und ist der Rassismus alltäglich, aber auch unsere innerhalb der Migranten, also in uns. Also jegliche, also Spiegel halten für uns ist sehr wichtig. Und sobald ich auch, also mein erster Schock war, als ich dann die Leitung übernommen habe, vor mir war eine türkische Frau, als ich gesagt habe, ich bin Kurdin. die türkischen Frauen sind, die ganze zum Bezirksamt haben sich über mich beschwert. Oder dieses Jahr komme ich aus dem Urlaub zurück. In dem Haus, in dem ich arbeite, gibt es 177 Wohnblocks. Ich stehe auf, weil es wurde ein AfD-Brief, ein faschistisches Brief, über mich geschrieben. Mit Hilfe der Mitarbeiterin. Es ist erschreckend. Und bevor die Wahlen waren, dann hätte man also mich fragen sollen, ob AfD gewinnt oder nicht. Das war typisch Barometer, der Brief.